Schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass doch so viele gekommen sind. Guten Abend natürlich Bernd. Schön, dass du da bist. Ich stelle den Bernd jetzt mal vor. Er ist aus Frankfurt am Main. Soziologe, Pop-Theoretiker, freier Journalist, etwa für die überregionale Berliner Tageszeitung Junge Welt. Und natürlich glühender Eintracht-Frankfurt-Fan. Und somit der richtige Experte hier. Okay, gut, dann jetzt mal ganz fußballaffin. Anpfiff, Kick-off. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. So diffamierte erst gestern AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel im Deutschen Bundestag rund 5 Millionen in Deutschland lebende Muslime öffentlich vor einem Millionenpublikum. Wer nicht gegen die offen rassistische Hetze der AfD vorgeht und ihr entgegentritt, macht sich an der Veränderung des gesellschaftspolitischen Klimas in diesem Land mitschuldig. Peter Fischer muss sich diesen Vorwurf ganz sicher nicht machen. Der Präsident des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist der Rechtspartei in einer bemerkenswerten Kampagne entgegengetreten, wie uns jetzt Bernd darstellen wird. Was ist der Name, Nachname? Seib. Seib. Vielen Dank, Klaus. Ja, wie alles begann. Zwischen den Jahren ploppte plötzlich etwas auf, das mich in all den von Klaus gerade genannten Rollen, die ich habe, gleichzeitig ansprach. So richtig plopp hat es damals vor allen Dingen wegen dem Sprachduktus gemacht, den ich da gehört habe. Der war mir sehr vertraut, aber eher von viel früher, aus meiner Zeit an der Frankfurter Uni. Roh, konfrontativ, streitbar, ungemein dezisionistisch und entschieden. Fast ein wenig aus der Zeit gefallen. Oder so, als ob plötzlich Sprachversatzstücke aus einer kleinen politaktivistischen Mikronische den Weg in die mediale Öffentlichkeit geschafft hätten. Peter Fischer, Präsident des Vereins Eintracht Frankfurt, des Bundesliga-Vereins, muss man sagen, wurde da zitiert mit Sätzen wie: Wer die AfD wählt, kann bei uns kein Mitglied sein. FAZ, 28. Dezember. Oder nur wenige Stunden später, dann noch viel mehr auf die Spitze getrieben: Es gibt für die braune Brut keinen Platz. Hessischer Rundfunk. Hoppla. Dies war letztlich der Startschuss für ein Thema und eine Konfrontation, das und die sich knapp ein Vierteljahr an der medialen Oberfläche halten sollte. Dieses Vierteljahr will ich im Folgenden versuchen nachzuzeichnen. Zur AfD selbst muss und werde ich dabei gar nicht allzu viel sagen. Sie war und ist, wenn auch inzwischen leicht abnehmend, wie ich finde, medial omnipräsent gewesen in den letzten Jahren. Es ging also alles los zwischen den Jahren. Am 27. Dezember gab die FAZ eine Vorabmeldung raus. Das macht man heute so im Journalismus, wenn man ein großes Interview hat, von dem man sich verspricht, dass es richtig einschlägt. Zitierte Peter Fischer, den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, mit den Sätzen: Es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, AfD zu wählen. Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt. Der Sport muss auch ganz klar politisch sein und seine Stimme erheben gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen, wenn es angebracht und notwendig ist. Tags darauf erschien das Interview in der FAZ. Ein sehr langes und ausführliches Interview. Es ist eher von Sportjournalisten gemacht gewesen. Es ging im Prinzip darum, abzufragen, wie ist der Stand, was ist der Status von dem Verein Eintracht Frankfurt zum Jahresende. Ne? Fischer wurde also in seiner Rolle als Eintracht-Präsident interviewt, nicht als sozialer Akteur in anderen Dingen. Marc Heinrich und Jörg Daniels haben das Interview geführt, zwei Sportjournalisten. Es erscheint auch im Sportteil. Fischer erklärte viel später selbst, wie es zu dem Abschnitt über die AfD, der so weitreichende Folgen haben sollte, kam. Erst ganz am Ende des Interviews hätten die beiden ihn gefragt, was war denn sonst noch so wichtig für sie im Jahr 2017. Ich zitiere ein bisschen aus dem FAZ-Interview. Peter Fischer sagt dort: Ich traue niemandem mehr in diesem Land, wenn Nationalpopulisten 13% der Stimmen bekommen können. Ich werde auf unserer Mitgliederversammlung eine deutliche Position beziehen, dass es sich mit unserer Satzung nicht verträgt, AfD zu wählen. Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt. Wir als Eintracht Frankfurt sind als Gegner der Antisemiten bekannt und von unserer Geschichte geprägt. jedem bekannt sein sollte, der sich mit uns identifizieren möchte. Wir wurden in der NS-Zeit als Judebube verunglimpft. Ich bin nicht naiv und bin mir sicher, dass es auch bei uns AfD-Wähler gibt. Aber ich werde sehr deutlich klar machen, was wir davon halten und dass der Verein für andere Werte und Ziele steht. Sport muss politisch sein. Und zwar nicht nur sportpolitisch. Der Sport muss vielmehr auch ganz klar politisch sein und seine Stimme erheben gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen, wenn es angebracht und notwendig ist. Wir müssen immer wieder aufs Neue aufpassen. Ich will später nicht einmal hören, dass ich gesagt habe, das wusste ich nicht oder habe ich falsch eingeschätzt. Und da muss ich auch bereit sein, als Eintracht Frankfurt, als einer der größten und bedeutendsten Vereine in Deutschland, klare Kante zu zeigen und Position zu beziehen. Ich bin mir selbst gegenüber verpflichtet zu sagen, wehre dich, wenn du dich wehren musst. Wenn du gegen etwas sein musst, dann sei auch dagegen. Soweit dieses initiierende FAZ-Interview. Einen Tag später legte Fischer im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk mit markigen Worten nach. Es gibt für die braune Brut keinen Platz bei uns. Solange ich da bin, wird es keine Nazis bei Eintracht Frankfurt geben. In der Frankfurter Neuen Presse, die dritte Frankfurter Zeitung, eher etwas lokaler orientiert als die beiden großen Rundschau und FAZ, in der Frankfurter Neue Presse, erklärt er die AfD als nicht dialogfähig und betont, mit denen will ich nicht reden. Nächster Abschnitt. Wer ist eigentlich dieser Peter Fischer? Wo kommt er her? Was ist das für eine Person? Anfang 60, Werbekaufmann, eigentlich sowas wie eine waschechte Unternehmerpersönlichkeit. Besitzer einer Werbeagentur, damit ist er auch groß geworden, einer Modeboutique, mehrerer Clubs und Discos, teilweise auf Ibiza. Unternehmensberater, in Amerika würde man wohl sagen, ein Selfmade Man. Präsident von Eintracht Frankfurt ist er seit dem Jahr 2000. Um ihn ein bisschen als Typ zu charakterisieren, ein lauter, jovialer, sehr leutseliger Mensch. Einer, der gern redet und sich auch gerne reden hört. Manche würden vielleicht Volksmar sagen. Er ist ein Lebemann, ein Partylöwe. Ich erinnere mich an eine Situation, in der nach einem Auf- oder Nicht-Abstieg, von denen es einige gab bei der Eintracht in den letzten Jahren, in der die ganze Mannschaft in den damals größten Beachclub Frankfurts schleppte, obwohl die überhaupt keinen Bock hatten. Fischer ist durchaus Populist. Dass er aus der Werbung kommt, merkt man ihm relativ schnell an. Er zieht Ende der 70er aus dem Schwäbischen nach Frankfurt, jobbt dort. Kommt dort mitten in die Spontikultur. Die Spontikultur, eine politische Subkultur, die nach 68 in Frankfurt relativ dominant war. Sie reflektierte auf das spontane Element, grenzte sich dadurch von dogmatischen Strömungen ab. Später wurden ihre bekanntesten Köpfe zu prägenden Teilen der Frankfurter Stadtgesellschaft. Prominenteste Figur ist sicher Ex-Außenminister Joschka Fischer. Diese Spontikultur blühte also. Deren Gestus ist für mich in Fischers Verhalten, in seiner Sprechweise heute noch sehr präsent. Mit der Eintracht kam er als Fan in Berührung, weil ihm sein Vater, der früh gestorben war, als Fischer noch ein Kind war, davon erzählt hatte. Er sich später daran erinnerte und dann da mal hingehen wollte. Stadionbesuche bei der Eintracht, wo er relativ bald zum Stammgast wurde, korrespondieren so ein bisschen mit seiner Karriere. Anfangs in der Fankurve, später auf billigeren Sitzplätzen, irgendwann auf der Haupttribüne zentral. Was man von ihm noch weiß, womit er auch ein bisschen überregional bekannt wurde, 2004, ebenfalls zwischen den Jahren gab es diesen Tsunami in Südostasien, wenn ihr euch erinnert. Da war er vor Ort, er macht da gerne Urlaub, überlebte den, kletterte auf den Berg und hat sich in der Folge sehr stark mit Hilfsprojekten engagiert. Das ist soweit diese Figur Peter Fischer. Ich will jetzt im nächsten Abschnitt kurz darauf eingehen, auf die Historie des Vereins, und zwar eher so ein bisschen left-wing, wie er ab frühen 90er sich entwickelte. Zu dem ursprünglichen Ereignis, was so ein bisschen in diese Richtung geführt hat, gibt es einen lustigen Sketch von dem Frankfurter Comedy-Duo Badesalz. Den hören wir uns jetzt mal an. Es gibt nur Ton, kein Bild, aber es sagt was aus, dann sage ich was dazu. Sollte 2 der 93. Minute, Torschütze erneut, Anthony Savini. Oh Mann, so eine Scheiße, du! Schießt uns jetzt weg, sag ich schon das zweite Tor rein, du! Ich hab den gefressen, den Bingo, dass die überhaupt hier kicken dürfen, du die Halbwaffe, du! Oh Mann, du! Erst mit dem Boot drin aus dem Busch gelockt, jetzt versauen sie uns die Meisterschaft, hier, du! Vielleicht sollen wir dir mal Bananen runterschmeißen, hä? Na ja, so wie der lebende Gorilla möchte auch bestimmt mal Bananen essen. Komm nicht, der Bananen. Wie der schon lebt mit seinen dicken Schenkel. Komm. Ey, sag mal, seid ihr blöd oder was? Was willst denn du, Studentenkopf, hä? Sag mal, wisst ihr nicht, dass der Sabini ab der nächsten Saison für uns spielt? Was? Der Bimbo bei uns? Nächste Saison? Glaubst du wohl im Ernst nicht? Der lest in keine Zeitung, oder was? Der hat doch gestern eine Schnüppel. 2,5 Millionen Ablöse. Was? 2,5 Millionen Mark Ablöse? 2,5. Andererseits ist hier irgendwo auch wert, oder? Das glaubst du, Aurelio. Der trifft wenigstens mal ein Tor, ne? Genau, und immer, guck mal, wie der sich bewegt, du, wie eine Gazelle, du, hä? Hey. Oh, das ist doch ganz eine Athletik da drüben, wo die herkommen. Weißt du, da wo unseren Strappen machen, da laufen die noch weiter, die Bimbose. Das sind die auch gar nicht anders gewöhnt, sag ich dir. Das ist denen hier Natur. Weißt du, wenn man erstmal so ein Zebra mit der Hand gefangen hat, ne? Da bist du fit, ne? 0:3 in der 87. Minute. Torschütze Anthony Sabini. Ja, das ist das Comedy-Duo Badesalz gewesen. Mit dem Sketch über Anthony Sabini. Die Person gab es quasi wirklich, sie ist Anthony Yeboah, der tolle Mittelstürmer, der dann aus Saarbrücken gekommen war damals und ab den frühen 90ern bei Eintracht Frankfurt spielte. Yeboah war so ein bisschen mit ein Initial dazu, dass sich unter den Fans der Eintracht, die eigentlich vorher in den 80er Jahren über den G-Block, den zentralen Fanblock, relativ gewaltförmig und auch durchaus rechts waren, dass sich da ein Umdenken durchgesetzt hat. Es gab dann eine Initiative, die nannte sich United Colors of Bambletown. Bisschen angelehnt vom Titel natürlich an diese damalige Benetton-Kampagne. Bambletown, der Bamble, den kennen die meisten sicherlich aus dem blauen Bock mit Heinz Schenk von früher. Wir sind Anfang der 90er Jahre. Ja? Das sind die Jahre nach der Wiedervereinigung. Man musste eigentlich nur ein paar Städtenamen nennen, Hoyerswerda, Rostock, Solingen, Mölln. Das ist die Zeit, in der wir über dies gerade geht. Schwarz-rot-goldene Besoffenheit allenthalben. Für mich persönlich prägend, um beim Fußball zu bleiben. WM 1990, Endspiel, die DFB-Auswahl gewinnt 1-0 gegen Argentinien, wird Weltmeister. Das Spiel wird im Fernsehen kommentiert von Gerd Rubenbauer vom Bayerischen Rundfunk, Sportreporter-Legende. Allerdings manchmal ziemlich fragwürdig. Und als das Spiel vorbei ist und die Kamera noch so ein bisschen auf den deutschen Fans bleibt, die dann natürlich sich freuen und jubeln, sagt Rubenbauer: Es gibt nur ein Wort, das wir im Moment von den vielen tausend deutschen Schlachtenbummlern hören. Und das heißt Sieg. Mir fehlte damals nur das Heil hinterher. Das war die Zeit. In Frankfurt ist es auch die Zeit, in der der Begriff Multikulti an Bedeutung gewinnt. Dieser ist in der Frankfurter Stadtöffentlichkeit positiv besetzt. Das ist nicht überall so. Vor allem der Alt-68er und spätere Grüne Daniel Cohn-Bendit sorgt dafür, dass die Stadt ein Amt für multikulturelle Angelegenheiten schafft. Multikulti ist auch immer ein Bezugspunkt für Peter Fischer. Als die Welle der Gewalt durch Neonazis ihren Höhepunkt erreichte, wurde diese Aktion United Colors of Bambletown gestartet. T-Shirts dieser Aufschrift wurden tausende verkauft. Jener Spieler Tony Yeboah wurde im Trikot des 1. FC Saarbrücken, wo er vor der Eintracht spielte, noch ausgebucht, teilweise auch mit rassistischen Sprüchen von den Eintracht-Fans. Das änderte sich, als er dann kam, relativ erfolgreich spielte. Hat sich dann komplett umgedreht, als Yeboah schon im Eintracht-Trikot dann mal im UEFA-Cup-Spiel in Salzburg von österreichischen Fans rassistisch beschimpft wurde. Denn im Rückspiel haben die Eintracht-Fans dann Nazis rausgerufen. Das ist der eine Link, der diesen Verein so ein bisschen zumindest in einem linkeren Kontext situiert zu Beginn der 90er. In dieselbe Ära fällt auch noch, dass der Verein anfing, seine Geschichte in der NS-Zeit aufzuarbeiten. Dafür gibt es eine ganz entscheidende Person, die hört auf den Namen Matthias Thoma. Das war seinerzeit eigentlich eher ein Student und ein Fan, der für eine Fanzeitung schrieb, die damals wichtig war. Fan geht vor, die gibt es sogar heute noch. Er studierte Geschichte, schrieb später sogar Bücher zum Thema. Inzwischen ist er so ein bisschen der Kopf des Eintracht-Museums und auch bei diesen Stolpersteinverlegungen, die man, glaube ich, auch hier in Stuttgart kennt, aktiv. Ja. Kann 2-3 Sätze sagen dazu, was quasi Eintracht in der NS-Zeit bedeutete, beziehungsweise was dazu zu sagen ist. Frankfurt war 1933 die nach Berlin zweitgrößte jüdische Gemeinde Deutschlands. Der jüdische Bevölkerungsanteil war sogar der höchste aller deutschen Großstädte. Es gab jüdische Sportvereine, aber eben auch die Eintracht. Und die Eintracht wurde von jüdischen Geschäftskreisen unterstützt, durchaus finanziell. Daher galt sie damals als Judenverein. Noch Mitte der 30er Jahre waren 6 der besten Eintracht-Spieler bei dieser zentralen jüdischen Firma, die den Verein unterstützte, angestellt. Das war die Firma J. und C.A. Schneider, die Hausschuhe herstellte, bis zu 70.000 am Tag. Deswegen nennt man die Eintracht auch seither Schlappekicker. So, wir gehen zurück in die Chronologie. Das FAZ-Interview ist erschienen. Die Zuspitzung, die Fischer im HR gemacht hat, lautete: Es gibt für die braune Brut keinen Platz. Es folgte ein aggressiver Shitstorm gegen Fischer, logischerweise. Soziale Netzwerke, man kennt das. Ich hatte lange überlegt, ob ich beispielsweise Teile eines Videos der Jungen Freiheit zeigen soll, in dem das angebliche Facebook-Profil von Fischers Sohn auseinandergepflückt wird. Aber es schien mir dann doch zu heftig. Er musste viel einstecken. Im Radio, beim Bayerischen Rundfunk, hat er später davon erzählt. Er wurde gefragt von den Journalisten, ob er denn mit derart heftigen Reaktionen gerechnet hätte. Seine Antwort, ich zitiere ihn: Nein, in der Form nicht. Das sind Tausende von Shitmails und wie viele Leute wollten mich umbringen. Das sind Worte, die ich nicht wiederholen kann. Ich bin mit einer Partnerin zusammen, die nicht deutsch ist, sondern Brasilianerin. Was man zu der sagt und wie man die aufschlitzen will, will ich gar nicht wiederholen. Ich zitiere einfach mal eines, ohne ganz schlimme Worte zu benutzen. Ein Glück, dass wir, Zitat jetzt aus einer dieser Shitmails, ja? Ein Glück, dass wir die KZ so gepflegt haben. Ein Glück, dass es dort die Öfen noch gibt. Viele von dir, die so dreckig und antideutsch verpennt sind, die werden wir in den Ofen verbrennen. Dann wirst du es erstmal im Winter warm haben und dann schieben wir dich rein. Zitat Ende. Fischer sagt noch, das kommt alles ohne IP-Adresse, ist also organisiert. Dann haben die mittlerweile ein irrsinnig organisiertes WhatsApp- und Mail-System. Du kriegst also 700 Mal ganz schnell mehr oder weniger dieselbe Mail oder Message. Da steht dann oben nur mickeymaus@gmx.de. Flankierend wird natürlich auch die AfD tätig. Zu Beginn 2018, am 3.1., erstatten die Landessprecher der hessischen AfD, Klaus Herrmann und Robert Lambrou, Anzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung. Beide stellen auch Mitgliedseinträge bei der Eintracht. Weitere AfD-Mitglieder kündigen an, dies zu tun. Vorstellung davon ist zumindest auf der Kampagnenebene, dass man eintritt und dann dafür sorgen kann, indem man stimmberechtigt ist, gegen die Wiederwahl Fischers bei der nächsten Mitgliederversammlung, die vor der Tür steht, zu stimmen. Es folgt ein kleiner Sturm im Wasserglas um dieses Thema, was aber ansonsten dann im Sande verläuft. Kurz darauf, 9. Januar, der einzige aktive Fußballspieler, der sich hier dazu geäußert hat, positioniert sich. Das ist Kevin Prinz Boateng, zentraler Spieler in der aktuellen Eintracht-Mannschaft, ghanaischer Nationalspieler, jemand, der immer wieder mit Initiativen gegen Rassismus aufgetreten ist die letzten Jahre. In Italien hat er mal mit seiner Mannschaft, als er beim AC Mailand spielt, wollte er mit denen vom Platz gehen, als es Affengeräusche gab gegen seine Mannschaftskollegen. Dieser Kevin Prinz Boateng sagte: Ich stehe hinter Peter Fischer, ich stehe hinter jedem, der gegen Rassismus kämpft. Fischer selbst verhängt sich zu diesem Zeitpunkt einen Maulkorb. Er kündigt an, bis zur Mitgliederversammlung Ende Januar zu schweigen. Sagt aber auch, dass er dort klar zum Thema Stellung beziehen wird. Wir rücken jetzt 3 bis 4 Wochen weiter. Es kommt diese Mitgliederversammlung. Peter Fischer, der dort der einzige Kandidat fürs Präsidentenamt ist, hält vor der Wahl eine Rede, quasi seine Bewerbungsrede. Aus dieser zitiere ich jetzt. Unsere Satzung legt also dem aktiven Sport und dem Fan-Dasein ein Wertesystem zugrunde, zu dem man sich Kraft beitritt, bekennt. Keiner wird gezwungen, Mitglied von Eintracht Frankfurt zu werden, wenn er dieses Wertesystem für sich nicht akzeptieren kann. Wenn er aber dem Verein beitritt, gibt er auch die Selbstverpflichtung ab, diese Werte zu beachten. Dieses Wertesystem trifft für diesen Verein eine fundamentale Aussage, dass nämlich Sport kein Selbstzweck ist, sondern seine Ausübung oder seine Begleitung als Fan und Förderer den friedlichen, diskriminierungsfreien Zusammenleben der Menschen dienen soll. Der Sport in diesem Verein ist also ganz und gar nicht unpolitisch. Er ist zwar parteipolitisch neutral, aber nur insoweit, als es sich um Parteien handelt, deren Weltanschauung im Einklang mit den Werten unseres Vereins steht. Die Eckpfeiler dieses Wertesystems haben ihre Wurzeln in den Lehren, die aus der dunkelsten deutschen Zeit von 1933 bis 1945 gezogen werden. Lehren, die auch aus dem gezogen wurden, was in diesem Verein vor allem mit engagierten Mitgliedern jüdischen Glaubens geschehen ist. In seiner Rede kam er dann logischerweise auf die AfD, das war ja im Prinzip das Topic, was im Raum stand, und gab drei Beispiele von Aussagen von AfD-Funktionären, die für ihn repräsentativ rübergebracht haben, warum das einfach nicht geht. Alle drei Beispiele sind relativ bekannt, ich nenne sie trotzdem nochmal. Das eine ist Alexander Gauland, Parteivorsitzender der AfD, der sich mal über den Bruder jenes Kevin Prince Boateng, von dem ich gerade sprach, jenes Eintracht-Spielers, nämlich Jerome Boateng, spielt bei Bayern München, deutscher Nationalspieler, geäußert hat und meinte, die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Das zweite Zitat, das er als Begründung anfuhr, Björn Höcke, thüringischer Landesvorsitzender oder Fraktionsvorsitzender der AfD, zum Holocaust-Denkmal in Berlin. Wir Deutschen sind das einzige Volk, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Und das dritte Zitat, Jens Mayer, AfD-Bundestagsabgeordneter, war damals brandaktuell, kochte gerade auch hoch über Noah Becker, den Sohn von Boris Becker, sagte der, dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden sei. Fischer kommentiert das und zieht dann seine Konsequenzen. Jetzt. Ich könnte Sie hier mit weiteren furchterregenden Zitaten strapazieren. Ich will nicht, dass Sie über meine Lippen gehen. Sie können sich gerne an allen Stellen des Internets davon selber ein Bild machen. Es gibt sie von allen Top-Funktionären in Hülle und Fülle. Ich will uns das aber ersparen, weil es an der Stoßrichtung doch gar keinen Zweifel gibt. Diese Aussagen sind diskriminierend, herabwürdigend, demütigend und ausgrenzend. Sie befeuern Rassismus und Antisemitismus. Und dabei spielt es keine Rolle, was in den Parteiprogrammen geschrieben steht und das hier im Gleichen der demokratischen Partei daherkommen will. Wer Mitglied einer Partei ist oder eine Partei wählt, deren Spitzenfunktionäre regelmäßig derartige Aussagen tätigen und damit die reale politische Verantwortung der Partei prägen, macht sich mit der Handlung gemein und bekennt sich dazu. Ich frage also, wie soll es zusammengehen, dass auf der einen Seite ein Willenbekenntnis zu den Werten unserer Satzung abzugeben und gleichzeitig ein Wahlbekenntnis zu den von Spitzenfunktionären der AfD propagierten Gesinnt abzugeben? Und ich antworte klar und eindeutig, es ist unvereinbar. Es ist unvereinbar, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und sich selbst einer kritischen Prüfung unterzieht. Und genau das ist mein Anspruch und meine Erwartungshaltung an all jene, die eine Partei wie die AfD wählen und gleichzeitig Mitglied in einem Verein sind oder sein wollen. Prüft euch selbst und prüft euch ehrlich. Denn beides geht nicht zusammen. Das war ein Ausschnitt von der Rede Peter Fischers auf dieser Mitgliederversammlung. Um eines festzuhalten, Fischer will nicht etwa AfD-Wähler aus dem Verein ausschließen. Das könnte er gar nicht, das weiß er auch. Weder rechtlich noch praktisch wäre das möglich. Ja? Er bezieht sich ja sehr stark in dem, was er gerade begründet hat, auf die Satzung des Vereines, die Vorgaben machen würde. Ich habe mir diese Satzung mal genauer angeschaut und auch verglichen mit derjenigen anderer Bundesliga-Vereine. Im Vergleich ist die überhaupt nicht so explizit und fordernd formuliert. Die schärfsten Passi da drinne sind, zitiere jetzt aus der Satzung, der Zweck des Vereins ist unter anderem die Integration ausländischer Mitglieder. Zudem, der Verein handelt frei von parteipolitischen, weltanschaulichen und religiösen Bindungen. Und schließlich, der Ausschluss aus dem Verein kann nur bei vereinsschädigendem Verhalten besonderer Schwere, insbesondere bei Fällen von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt, erfolgen. Das ist im Bundesliga-Kontext, nach dem, was ich mir angeschaut habe, keineswegs eine sonderlich scharfe Satzung, in der sehr konkret auf Dinge angegangen wird. Insofern wäre meine Conclusio, es ist also letztlich die politische Setzung, die Fischer macht, indem er die Satzung an der Frage der Vereinbarkeit einer Vereinsmitgliedschaft mit diskriminierendem, rassistischem oder antisemitischem Verhalten bzw. Äußerungen bewusst eng auslegt. Er baut somit in erster Linie politischen Druck auf. Das Ergebnis der folgenden Wahl, Präsidentenwahl, ist für ihn eher ein Triumph. Er wird gefeiert, mit 99% der Stimmen gewählt. In einem Verein, der über 50.000 Mitglieder hat. Selbst wenn es keinen Gegenkandidaten gab, ein, wie ich finde, erstaunliches Ergebnis. Diese Wahl und diese Rede spülte das Ganze nochmal stärker hoch, machte es zum großen Thema. Es gab 3 Tage später eine Debatte im Hessischen Landtag zum Thema. Es waren sich eigentlich alle Parteien, die AfD ist nicht im Hessischen Landtag vertreten, muss ich dazu sagen, alle vorhandenen Parteien waren sich relativ einig, waren relativ begeistert. Ich gebe kurz wieder, was die Frankfurter Neue Presse zusammengefasst hat zu dieser Debatte. Hörbares Signal gegen Ausgrenzung, sagte der Grüne Jürgen Frömmrich. Ein Beispiel über den Tag hinaus, ergänzte SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Und sogar CDU-Generalsekretär Manfred Pentz spendete Fischer ebenfalls Lob und Anerkennung. Die von Fischer gezeigte klare Kante gegen Rassismus und Diskriminierung hob der Grüne Frömmrich gleich zu Beginn hervor. Damit ziehe die Eintracht die richtige Konsequenz daraus, dass nach 33 jüdische Spieler und Funktionäre fliehen mussten oder ins KZ kamen. SPD-Chef Schäfer-Gümbel sagte, der Eintracht-Präsident bleibe trotz massiver Bedrohung standhaft. Fischer habe Verantwortung übernommen, die er sich auch von vielen anderen wünsche. Hermann Schaus von der Linken lobte, der Vereinspräsident habe sich nicht kleinkriegen lassen und gratulierte ihm zu seiner Wiederwahl. Auch FDP-Mann Greilich zollte Fischer Respekt für seine klaren Worte. Im nächsten Teil möchte ich gucken und fragen, was gab es für Reaktionen. Ja? Fangen wir an, gibt es mehrere Teile, die man da untersuchen kann. Das erste ist im Verein selbst. Da tat sich gar nicht so viel. In den Fanforen wurde sehr kontrovers diskutiert, aber soweit ich das damals und jetzt in der Vorbereitung dieses Abends nochmal abgescannt habe, mit einer ziemlich klaren Pro-Fischer-Mehrheit. Andere Funktionsträger des Vereins haben sich nicht in prominenter Weise geäußert. Von Axel Hellmann, das ist eigentlich so die Nummer 2, wenn man über die Eintracht spricht, die Eintracht-Führungsetage, der ist quasi der Vorstand der Fußball-AG. Die Fußball-AG ist diesem Verein ausgelagert, das ist bei den meisten Bundesliga-Vereinen heute so. Ist jedoch ein Zitat überliefert, was quasi schon ein Dreivierteljahr vorher terminiert ist, indem er mehr oder weniger das Gleiche sagt wie Fischer. Zitat Hellmann, es ist für mich völlig unverständlich, wie jemand Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein kann, die Satzung ernst nimmt und dann AfD wählt. Wird es auch einige geben, aber das ist mir schlichtweg unverständlich. Nicht geäußert haben sich die aktuell sportlichen Köpfe wie Trainer Niko Kovac oder Manager Freddy Bobic. Ebenso die Spieler, mit einer Ausnahme, eben jener genannte Kevin Prinz Boateng. Was die mediale Resonanz angeht, waren es anfangs, nach dem FAZ-Interview, vor allen Dingen die großen Tageszeitungen, die nur was gemacht haben. Nachrichtlich, oft auch Agenturberichte oder aber sehr subjektiv in Kommentarform. Ich möchte aus zweien kurz zitieren, sind auch quasi politisch entgegengesetzte Strömungen, einmal die FAZ, einmal die Taz. In der FAZ schrieb Werner Dinka, das ist einer der Leitartikler dort, auch der Präsident eines Bundesliga-Vereins darf sich, solange der Ball rollt, durchaus einmal aufführen wie Rumpelstilzchen. Allerdings darf man von Funktionären, die ein Wahlamt bekleiden, verlangen, dass sie in der Kühle ihrer Vorstandsbüros ihre Gedanken sortiert bekommen. Das gelang Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, nicht, als er sagte, es kann niemand bei uns Mitglied sein, der die AfD wählt. Reinhard Inka, FAZ, weiter. Das ist ein Satz über alle AfD-Wähler. Gedanklich taugt er so viel wie die Aussage, wer Pole ist, stiehlt Autos. Oder die Behauptung, wer Eintracht-Fan, verprügelt Darmstadt-Anhänger. Ja, die AfD hat unter ihren Repräsentanten, unter ihren Mitgliedern und unter ihren Wählern schlimme Hetzer, die man nicht mit der Feuerzange anfassen möchte. Und es gibt Repräsentanten, Mitglieder und Wähler der AfD, die sich Gedanken machen und auf Argumente Wert legen. Für Fischer ist das jedoch umstandslos braune Gut, wie er bei anderer Gelegenheit sagte. Damit schafft er eine Atmosphäre des Generalverdachts. Jörn Kruse von der Taz sieht es komplett anders. Ich zitiere ihn. Antidemokratisch, faschistoid, Gutmensch, Ausgrenzung von Andersdenken. Wie damals. Diese Reaktionen dürften Peter Fischer und die Presseabteilung von Eintracht Frankfurt eingepreist haben, als sie das Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung freigaben. Natürlich kann man sich fragen, ob man auf Ausgrenzung mit Ausgrenzung reagieren sollte oder was solch eine Ankündigung eigentlich bewirken soll und wie sie eigentlich umgesetzt werden soll und dass die AfD doch keine verbotene Partei sei und. Stimmt. Nur traf das alles auch auf eine Partei und eine Zeit zu, aus der wir doch alle immer so viel gelernt haben wollen. Klar, sobald man von damals, von Adolf und dem Aufstieg der NSDAP und den Autobahnen und dem Holocaust und so anfängt, droht es ins Pathetische zu kippen. Dennoch, wenn das nie wieder, auf das wir uns als Gesellschaft doch so viel einbilden und auf das wir uns nach 1945 angeblich geeinigt haben, irgendetwas wert sein soll, muss das auch mal wieder jemand mit Inhalt füllen. Dann muss auch irgendwann mal jemand sagen, nie wieder. Soweit die Taz mit einem relativ engagierten Kommentar. Es gab dann nach der Mitgliederversammlung eine zweite Welle, wo das Medial noch mehr hochjazzte, hochpoppte. Ja? Jetzt drehte sich das ganz große Rad und es wurde im Stile TV-gerechter bundesdeutscher Parteipolitik-Diskurse gesprochen. Die Tagesthemen schalteten noch am selben Abend nach dieser Mitgliederversammlung dorthin. Fischer war tags drauf bei Marietta Slomka im Heute-Journal zugeschaltet. In der Folge gab es sogar international renommierte Blätter wie die Neue Züricher, Le Monde oder die New York Times sogar, die darüber berichtet haben. Fischers eigentliches Ziel, wo er hin wollte, war eigentlich die Solidarität von anderen Fußballvereinen. Da hoffte er auf breite Solidarität, es kam aber anders. Das ist jetzt sehr wenig, was da nur passiert ist. Der erste Verein, über den ich kurz was sagen möchte, ist ein Verein, über den man potenziell sehr viel erwarten würde in dem Kontext. Das ist der FC St. Pauli, der linkskodierte Verein dieses Landes sicherlich. Von Andreas Rettich, Sportdirektor, Manager St. Pauli, ist überliefert, dass man nicht Nein sagen möchte, man möchte positiv sein. St. Pauli möchte seinen Mitgliedern lieber die eigenen Vereinswerte nahelegen, statt nur die AfD zu attackieren. Zitat Rettich, wir haben uns ja relativ früh, noch weit vor dieser Partei, ja nun auch klar bekannt zu unseren Werten und Moralvorstellungen. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, sich klar und deutlich für, positiv für Werte und Moralvorstellungen einzusetzen, als gegen etwas anderes zu sein. Der zweite Verein, auf den ich kurz eingehen möchte, das machen wir mit dem Video, ist der SC Freiburg, auch ein potenziell links kodierter Verein. Dazu hören wir Christian Streich, den Trainer, streitbaren Trainer des SC Freiburg, mit einem kurzen Statement. Alles passiert, Ungarn, Polen und so weiter. Das ist, braucht man noch Österreich schauen und so weiter, was da alles passiert. Ungarn, Polen und so weiter. Das ist schlimm, was da teilweise vorfällt, wenn man jetzt sieht in Österreich, was wieder vorgefallen ist. In dieser Germania-Burschenschaft. Dass es möglich ist überhaupt, zu einem Land mit dieser Historie. Von dem her kann ich den Herrn Fischer natürlich verstehen, dass er es kritisch sieht und bin froh, dass es kritische Menschen gibt, aber wir leben in einer Demokratie und demokratisch legitimierte Parteien, die legitimiert sind, haben ein Grundrecht und die Leute, die sie wählen, auch und das ist richtig so, weil da zeigt sich die Stärke einer Staatsform. Wir sehen ja, was alles verboten wird, gerade in vielen Ländern. Da Da zeigt sich die Schwäche und der Weg dieser Staatsformen. Deshalb bin ich ein absoluter Vertreter davon. Alles, was noch halbwegs tolerierbar ist, auch wenn es einen unglaublich bitteren Beigeschmack hat, wenn man runterschluckt und seinem Angst macht, legitim zu lassen. Soweit Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg. Was er da noch mit einer gewissen Authentizität macht, ist das, was als bequeme Haltung von vielen anderen Bundesligisten dann auch übernommen wird. Eine dritte Stimme will ich noch nennen, weil es auch jemand ist, der hier in Stuttgart relativ bekannt ist. Das ist Ralf Rangnick, heute bei Rasenball Leipzig Sportdirektor-Manager, der sich quasi zweimal geäußert hat. Und das ist relativ interessant. Erzähl's mal. Das erste war in Sky 90, eine Fernsehtalkshow, eine fußballspezifische Fernsehtalkshow, am 4. März. Da sagt Ralf Rangnick, O-Ton, ich bewundere sein, also Fischers Engagement. Es ist ehrenwert und mutig. Ich habe nie verstanden, warum wir in Deutschland auf dem rechten Auge weniger hinschauen als auf dem linken. Das ist eigentlich durch unsere Geschichte nicht begründet. Während den Anfängen kann ich absolut unterstützen. Soweit Ralf Rangnick in Sky 90. Zwei Tage später ist er auf einer CDU-Veranstaltung in Leipzig zu Gast und äußert sich ganz anders laut Mitteldeutscher Zeitung vom 6.3. Der Fußball sollte versuchen, unpolitisch zu bleiben. Wir leben bei uns in der Stadt die Integration. In Sachsen hat die AfD aber über 30%. Als Verein sollte man deshalb die Spielregeln klar kommunizieren. Punkt. Fischer selbst ist enttäuscht. Das hat er dann auch irgendwie ein, zwei Wochen später klar artikuliert, weil diese breite Solidarisierungswelle blieb aus. Er sagte der Zeitung Die Welt am 3. Anfang März, natürlich wünsche ich mir, dass der ein oder andere Club sagt, jetzt, jawohl, wir haben verstanden, jawohl, die AfD passt nicht zu unseren Werten. Es hätte mich gefreut, wenn mehr Vereine den Mumm gehabt hätten zu sagen, das sind unsere Werte, dafür stehen wir und das lehnen wir ab. Aber, jetzt bezieht er sich auf diese Rangnick, Geschichte, die ich gerade vorher zum Besten gab. Aber es gibt Investoren, multinationale Konzerne und Sponsoren, die sich sagen, 13% der Wähler kaufen Autos von VW. 13% der Wähler trinken Red Bull. 13% der Wähler nehmen ab und an eine Tablette Aspirin. Das sind Interessen, die eine klare politische Haltung verhindern. Weiterer Kommentar, den er abgegeben hat, im Bayerischen Rundfunk, Radiointerview. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich enttäuscht bin. Es war mein Ansatz, dass es 36 Bundesligisten gibt, erzählt die zweite Liga mit, und ich habe geglaubt, da würde etwas kommen. Aber, lieber Oliver Kahn, dich zitiere ich so selten, aber da haben mir schon wirklich Eier gefehlt, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die gewünschte große Solidarisierungswelle bei anderen Vereinen und im gesamten Fußball blieb also aus. In dieser Hinsicht ist Peter Fischer zweifellos krachend gescheitert. Im Verein Eintracht Frankfurt erfolgte sie dagegen auf überwältigende Art und Weise und dürfte hier auch auf Jahre prägend sein. Dies ist doppelt interessant, da die Eintracht einen bundesweiten Vergleich eher große und aktive Fan- und Ultraszene hat. Ich möchte dazu kurz ausführen, Ron Ulrich schreibt in den 11 Freunden im letzten September, das ist ein Journalist, der sich damit beschäftigt hat, inwiefern Fan- und Ultrakreise auch ein Nährboden und ein Recruitmentfeld sein können für rechte Kräfte. Ich zitiere ihn kurz. Rechtsextreme agitieren selbstredend eher bei den rechtsoffenen Gruppen innerhalb einer Szene. Natürlich stehen die Ultras als größte Jugendkultur in ihrem Fokus. Sie versuchen an die Punkte der Ultrabewegung anzudocken. Das oft gewaltaffine Männerbündnis, die Ablehnung gegenüber der Polizei, der identitäre Bezug zu Stadt und Heimat. Wichtig ist dabei, der Ein- und Ausstieg in die rechtsextreme Szene erfolgt schleichend. Es ist ein Prozess. Rechtsextreme bauen erst einmal Vertrauen auf, ohne andauernd ihre Gesinnung zu thematisieren. Erst zu einem späteren Zeitpunkt legen sie Jugendlichen den nächsten Schritt nahe, dass das Engagement für die Nation noch wichtiger sei als jenes für den Verein. So, ich komme jetzt in Richtung der allgemeinen Schlussfolgerungen und der Grundeinordnung der Kampagne. Zum VfB. Der kommt dann auch noch mal kurz. Aber der hat nicht viel zum Besten gegeben, muss man sagen. Peter Fischer ist kein Politikprofi. Das Ensemble seiner Äußerungen und seiner Auftritte ist keineswegs homogen. Es ist nicht durchdesignt, wie man es heute von Akteuren kennt, die vergleichbar lange in öffentlichen Kontroversen sich bewegen, über Monate hinweg. Das ist einerseits seine Schwäche, aber meines Erachtens auch seine Stärke. Der Ton, den er anschlägt, variiert, je nachdem, in welchem Kontext er sich äußert. Das ist im Heute-Journal eben anders als gegenüber der Elf-Freunde-Redaktion. Das ist im hochoffiziellen FAZ-Interview anders, als wenn ihn ein ihm vermutlich persönlich bekannter HR-Journalist dann abends doch noch zufällig an die Strippe bekommt und Fischer dann spontan seine getätigten Äußerungen zur Veröffentlichung absegnet. Das, was ich eingangs als roh, konfrontativ, streitbar und sehr entschieden bezeichnet habe, also quasi den Sound seiner Äußerungen, öffnet die verhandelten Inhalte in meinen Augen auch für andere Kreise. Dieser Sound ist im Vergleich zum Politprofisprech von Parteien, Medien oder auch linken Kleingrüppchen, die allesamt hochspezialisierte Codes verwenden und ein gewisses Bildungsniveau voraussetzen. Dieser Sound also von Fischers Statements ist im Vergleich deutlich stärker jugendkulturkompatibel. Und Fans und Ultras als jugendkulturelle gesellschaftliche Gruppen sind zweifellos potenzielle Adressaten. Man könnte das aber auch populistisch nennen, wenn da jemand so um die Sache rangeht. Letztlich hat Fischers Vorstoß wohl vor allem Effekte in Sachen Politisierung und politischer Willensbildung hervorgerufen. Viele Menschen dürfte er in Diskussionen verwickelt und sie in diese überhaupt erst hineingezwungen haben. Und dies vermutlich auch in Kreisen und Milieus, in denen politische Debatten nicht unbedingt an der Tagesordnung sind. Durch sein dezidiertes und emphatisches Beharren und die sogenannte klare Kante zwingt er zu Positionierungen. In meiner Recherche stieß ich beispielsweise auf viele kleinere Lokalzeitungen, die die kleinen Vereine in ihrem Einzugsgebiet zu dem Thema befragt haben und diese somit damit gezwungen haben, sich damit zu beschäftigen und zu positionieren. In meinen Augen ein absolut positiver Aspekt dessen, was Fischer da getan hat. Dass sich heute im politischen Diskurs dieses Landes, wie er in TV und Medien abgebildet wird, jemand einfach nur hinstellt und sagt, nein, so nicht, beziehungsweise nein, mit denen nicht, fällt ziemlich aus dem Rahmen. Derart dezisionistische, also klar entschiedene Haltungen werden meines Erachtens in der Regel medial schon im Vorfeld herausgefiltert, finden gar nicht statt in großen Öffentlichkeiten. Genau das machte für mich dieses drei Monate schwelende Thema so völlig outstanding. Fischers, trotz sicherlich gewisser Schwankungen und dem ein oder anderen Einlenken, in den drei Monaten beibehaltene und durchgehaltene Haltung ist quasi nicht konstruktiv und nicht pragmatisch. Der Ansatz ist so nicht, beziehungsweise mit denen nicht, hat etwas Absolutes, quasi einen nicht verhandelbaren Kern, zumindest nicht im Sinne von Verhandlungsmasse und Kompromissbereitschaft. Damit korrespondiert, und das ist in seiner Argumentation nur schlüssig, dass sich in diesem Vierteljahr niemals auf eine persönliche verbale Auseinandersetzung mit einem AfD-Vertreter oder anderen Rechten eingelassen hat. Angebote dürfte es von so ziemlich jeder Fernseh-Talkshow gegeben haben. Das letztlich nicht konstruktive und nicht pragmatische Moment führt im Lauf der Zeit dazu, dass diskursverweigernde Positionierungen, wie das beispielsweise mantrahaft von Vertretern des VfB Stuttgart vorgetragene, ich zitiere, wir können unseren Vereinsmitgliedern satzungsgemäß nicht untersagen, Mitglied einer Partei zu sein, dass derartige diskursverweigernde Positionierungen sich im Lauf der Debatte häuften und letztlich auch die Oberhand gewannen, lässt sich nicht leugnen. Es ist natürlich die einfachste Art, sich des Themas zu entledigen. Nicht praktikabel, also nicht in administrativ-juridische Konsequenzen zu überführen, weil weder massenhafte konkrete Vereinsausschlüsse noch eine wie auch immer geartete Gewissensprüfung natürlich unmöglich sind. So lautet dieses Argument. Auch konservative Kommentatoren und Journalisten, deren tägliches Tun sich an der den großen politischen Diskurs orientierten Machbarkeits- und Sachzwanglogik orientieren, speisen hieraus häufig den Quell ihrer Kritik bzw. sogar Ablehnung. Für mich ganz persönlich, bleibt als Essenz des Ganzen, dass ich finde, Fischers Kampagne hat schon gezeigt, dass ein fundamentales So nicht oder mit denen nicht als politisches Statement auch von linker Seite durchaus noch funktionieren kann. Soweit dieser Passus. Abschließend noch ein paar wenige Worte dazu, wie sich das quasi hiesige lokale Pendant zur Eintracht der VfB Stuttgart verhalten und positioniert hat. Der Verein arbeitet nach meiner Recherche und nach dem, was wir versucht haben, konkret mit denen in Kontakt aufzunehmen, letztlich meist mit denselben Sprachversatzstücken, die fast relativ gut schon Anfang März diesen Jahres Marco Schumacher in der Stuttgarter Zeitung zusammen. Ich lese ein bisschen was vor, was er da geschrieben hat. Der Großteil der anderen Clubs bleibt zurückhaltend und hält seine Statements allgemein, so auch der VfB Stuttgart. Vereinspräsident Wolfgang Dietrich will das Vorpreschen seines Frankfurter Amtskollegen nicht bewerten. Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Vorgängen bei anderen Vereinen. Als politisch neutraler Verein versteht sich der VfB, verzichtet daher auch grundsätzlich auf politische Statements. Klar ist für Dietrich aber, der VfB steht für Vielfalt und Toleranz und lehnt Rassismus sowie Diskriminierung kategorisch ab. Zu welcher Partei sich ein Fan hingezogen fühlt, will der VfB-Präsident zwar niemandem vorschreiben, er sagt nämlich, wir können unseren Vereinsmitgliedern satzungsgemäß nicht untersagen, Mitglied einer Partei zu sein, doch gelte ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit, Zitat Dietrich neu, wenn einzelne Personen gegen rechtsstaatliche Regeln und Grundsätze verstoßen, wird der VfB im Sinne des Vereinsrechts konsequent vorgehen. Ich habe mir die Satzung des VfB daraufhin mal angeschaut und versucht zu vergleichen mit der von der Eintracht. Sie ist sehr knapp formuliert, ist wirklich die abgespeckteste Satzung, die ich gesehen habe, in der wenig drin steht. Ich kann kurz erzählen, was da drin steht, welche Passi da relevant wären. Der Verein, Passus 1, der Verein ist politisch und weltanschaulich neutral. Zudem, zweiter relevanter Passus möglicherweise, die Mitgliedschaft endet bei schwerem Verstoß gegen die Vereinssatzung oder gröblich vereinsschädigendem Verhalten oder bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins. Konkrete Benennungen wie Rassismus, Migration sucht man hier also vergebens. Was Marco Schumacher von der Stuttgarter Zeitung über den Präsidenten Dietrich wiedergab, was ich vorher vorlas, deckt sich auch ziemlich genau mit dem, was der Pressesprecher des VfB, Tobias Herwerk, uns mitgeteilt hat. Wir hatten eigentlich den VfB angefragt, ob er heute kommen möchte und mit uns darüber diskutieren möchte. Die Worte waren im Prinzip die gleichen. Man steht für Vielfalt und Toleranz und lehnt Rassismus ab, aber man möchte nicht drüber reden. Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank, Peter Fischer. Vielen Dank, Eintracht Frankfurt. You'll never walk alone.